Bonus der Digitalisierung, Lösung für Fachkräfte. Der Handlungsdruck ist nachvollziehbar, denn langsam dräut den Verantwortlichen, dass eine digitale Verwaltung nicht nur ein nettes Geschenk für die Smartphone-Generation ist, vielmehr steht die Funktionsfähigkeit der deutschen Verwaltung auf dem Spiel. Der Verwaltung gehen wegen des demografischen Wandels die Fachkräfte aus. Die Daseinsvorsorge wird ohne die Effizienz digitaler Werkzeuge nicht zu sichern sein. Plastisch formuliert, der analoge Karren steckt im Dreck fest und versinkt. Laut einem Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers könnten 2030 bundesweit über 1 Million Fachkräfte im öffentlichen Sektor fehlen. Und zwar sowohl in Bund und Ländern als auch in den Kommunen. Als Lösung schlagen die Gutachter 3 Wege vor. Zuwanderung nutzen und Fachleute gezielt anwerben, stärker auf das Ehrenamt setzen, Renten flexibler machen, damit ältere Menschen mit Fachkenntnissen motiviert werden, länger zu arbeiten. Ein Spezialproblem sind IT-Fachleute, die die Verwaltung in Zukunft mehr denn je brauchen wird. Wer Software in Behörden plant und baut, bekommt ungefähr 1/3 des Geldes, das in der Privatwirtschaft zu verdienen ist. Durch die erweiterten Möglichkeiten des Homeoffice konkurrieren wir mit Unternehmen wie Facebook und Google um die besten Leute, sagt uns Marcel Noé, leitender Mitarbeiter bei einem großen privaten Rechenzentrumsbetreiber. Für Behörden mit ihrer Besoldungsordnung des öffentlichen Dienstes werde das Angebot an qualifizierten IT-Fachkräften schnell dünn. Manche Behörden gründen daher externe GmbHs, um die Besoldungsregeln zu umgehen und Spitzenkräfte mit Festverträgen an sich binden zu können. Viele Millionen gehen aber auch einfach an externe Unternehmensberater, die versprechen, das fehlende IT-Wissen der Behörden zu ersetzen. Gute Leute wollen aber nicht nur gutes Geld. Sie wollen mit guten Werkzeugen an reizvollen Projekten arbeiten und dabei die Aussicht genießen. Die Liga, die wir wollen, sagt ein Freund, der in Berlin ein Tech-Startup mit 100 Leuten leitet, kommt nicht zu uns, wenn sie nicht mindestens vom Schreibtisch aufs Wasser gucken kann. Sein Büro liegt deshalb direkt an der Spree. Verwaltungsgebäude mit schmutzig grüner Auslegware und Blick auf Altglascontainer wirken wenig anziehend auf IT-Fachleute, die die Behörden so dringend brauchen. Behörden brauchen keine goldenen Wasserhähne, aber Geld allein lockt global umworbene CoderInnen nicht ins Rathaus. Verwaltungen müssen umdenken und attraktive Arbeitsumgebungen schaffen. Zumindest müssen sie Homeoffice erlauben. Wer die nötigen Fähigkeiten hat, kann von seinem Bauernhof in Bad Reichenhall aus für ein japanisches Großunternehmen oder ein amerikanisches Start-up programmieren, jedenfalls solange er oder sie Internet hat. Die deutsche Verwaltung konkurriert daher mit Unternehmen auf der ganzen Welt. Darauf müssen sich die Regierung und ihre Behörden einrichten, denn ohne weitere Fachkräfte ist die Digitalisierung der deutschen Verwaltung in absehbarer Zeit nicht zu schaffen. Mit 1 Pfund kann die Verwaltung jedoch wuchern. Sinnvolle Arbeit. Manch eine Coderin, ein Coder oder IT-Planerin, IT-Planer wird sich überlegen, ob sie lieber das x-te Spiel entwickelt, mit dem Süchtigen das Geld vom Konto gesaugt wird, oder ihr Wissen lieber in Fachverfahren investiert, die Menschen das Leben leichter machen und dem Gemeinwesen die Zukunft sichern.